falsche Sache. Ja, sagt, diese Sache ist gut. Wenn danach Jahannam kommt, dann kann diese Sache nicht gut sein. Egal, was das ist. Okay? Ja, la khayra fi shay'in ba'dahu an-nar. Wenn, egal welche Sache, sagen wir mal, du sagst, ich habe eine gute Frau geheiratet, eine gute Ehe. Nach dieser Ehe oder für diese Ehe oder das, was du in der Ehe erlebt hast, ja, folgt Jahannam. Das ist keine gute Ehe. Oder das Leben allgemein. Oder irgendwas anderes. Ja. Ihr kennt ja das Gedicht von Imam al-Shafi, wo er sagt, تفلى اللذائذ ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. Das kennt ihr ja bereits, inshallah, da muss ich nicht übersetzen, oder? تفلى اللذائذ ممن نال لذتها. Die Süße oder der Geschmack, ja, der Genuss wird vergehen von demjenigen, der diesen Genuss schon gespürt hat. Er wird vergehen. Aber was bleibt, ist die Sünde und die Schande. Ja? Am Ende wartet ein böses Erwachen für dich. Ja? Es erwartet dich ein böses Ende. La khayra fi ladatin min ba'diha an-nar. Es steckt kein Khayr. Es steckt nichts Gutes in einem Genuss, auf den Feuer folgt. Ja? Sagen wir mal, du hast jetzt, ja, ich habe eine schöne Freundin oder irgendeine schöne Frau oder, und machst Sina. Genuss, Ladda. Aber was erwartet dich nach dieser Ladda? Jahannam. Verstehst du nicht, Barakallahu fik? Ja? Hast du eine schöne Frau gefunden oder Freundin oder was auch immer oder einen Mann? Es gibt auch solche. Ja? Für ihn ist Ladda, Genuss ist für ihn Mann und nicht Frau. Kranke Leute, das ist nicht natürlich und das kann niemals jemand beweisen, es ist natürlich. Ja? Und man kann niemals gehen, also sagen, ja, die Religionen müssen mit der Zeit gehen. Subhanallah. Al-Muhim. Ja, sagen wir mal, du hast eine Freundin und sagst Genuss. Das ist Genuss, Ladda. Ja. Was folgt auf diesen Genuss? Jahannam. Das bedeutet, es steckt nichts Gutes in diesem Genuss. Ja? Du hast Geld verdient, verdienst Geld. Mashallah, in einer kurzen Zeit viel Geld. Ja? Was ist los? Warum zappelt ihr da die ganze Zeit? Beruhigt euch. Und hört zu, ja, Shabab. Hört zu beim Vortrag. Okay? Konzentriert euch auf den Ders. Was gibt's? Was ist los? Wollt ihr ein Sessel oder was? Ja? Allah muss dann. Du verdienst also ein schnelles Geld sozusagen. In kurzer Zeit viel Kohle. Aber ist das halal? Auf eine haram Art und Weise? Mashallah, dein Konto, immer mehr Geld auf eine haram Art und Weise. Schnell. Das Wichtigste in unserer Zeit ist, dass du viel Geld in kurzer Zeit verdienst. Egal, ob halal oder haram, egal. Mashallah, das ist schön. Ja? Was folgt auf dieses Geld, was du auf eine haram Art und Weise verdient hast? Feuer. La khayra fi ladati min ba'diha an-nar. Es gibt es steckt nichts Gutes, ja, in einer Sache, auf das Feuer folgt. Ja. Deswegen sagt Abu Bakr, وَلَا شَرَّ بِشَرٍ بَعْدَهُ جَنَّةٍ. Und es steckt nichts Böses im Bösen, auf das Jannah folgt. Ja. Es steckt nichts Gutes in Gutem, wenn auf das Gute Jahannam folgt. Ja. Du hast es gut jetzt hier, mashallah. Aber dann erwartet sich Jahannam. Das bedeutet, da steckt nichts Gutes. Du hast es jetzt schlecht, sehr schlecht. Ja? Wenn auf das schlechte Jannah folgt, wallahi, dann ist es nicht schlecht. Du bekommst eine Krankheit. Wenn man dich anschaut, ja? Wenn man dich anschaut, weiß man, was für Schmerzen du hast. Ja, du hast, deine Haare sind abgefallen, Bart ist abgefallen, du bist blass im Gesicht wie ein Geist, wie eine Leiche. Bist eine lebendige Leiche, bist tot, bist... Ja? Und was noch für Schmerzen du im Inneren hast? Der Krebs zerfrisst dich, deine Organe, du bist... Ja? Aber darauf folgt inshallah der Jannah. Deswegen, dieser Scher, was dich getroffen hat, ist überhaupt kein Scher in Wirklichkeit. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Jemand kommt und sagt, ja, Granate hat ihn getroffen und hat ihn alle Körperteile auseinander zerfetzt. Das ist sehr schlecht. Ja? Das ist eine schlechte Sache. Aber wenn darauf Jende folgt, dann ist es keine schlechte Sache. Versteht ihr mich, Barakallahu? Ja? Einem ist zum Beispiel das Kind gestorben. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, das Kind wird seinen Vater, ja, oder seine Eltern, Yawmul Qiyamah, wenn seine Eltern natürlich Muslime sind, Yawmul Qiyamah wird er sie halten, ja, auf ihre Hände oder auf ihre Kleidung. Ja. Er wird nicht loslassen, bis Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht zusammen ins Paradies reinbringt. Ja. Dein Kind stirbt, Allahs. Scherr. Ja. Schlechter geht es gar nicht. Ja. Nach diesen, wie sagt man das, nach diesen Messungen, wie wir in dieser Dunya, also. Ja. Al-Muhim. Yawmul Qiyamah, dieses Kind, haltet dich an deiner Kleidung und lässt nicht los, bis Allah euch nicht beide ins Paradies reinbringt. Dann sagst du, dieses Scherr, was mir in Dunya passiert ist, hat sich ausgezahlt, Allahu Akbar. Ja? Und das gilt für alles, Alhamdulillah. Allah, diese Worte von Abu Bakr sind, Mashallah, dann sagte Abu Bakr, ich sage euch das, was ich sagte, diese meine Worte. Ja? Ich bitte Allah, dass er mir, und ich bitte Allah um Vergebung für mich und für euch. Ja? Und so sollte man also immer versuchen, seine Reden zu beenden. Mit dieser Dua, Astaghfirullah, liebe Lekum, ich bitte Allah, dass er mir und euch verzeiht. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns verzeiht und dass er wirklich aus uns bessere Menschen macht. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn ich sage bessere Menschen, dann wisst ihr, was ich damit meine. Nicht, bis mir jemand kommt und sagt, ja. Allahumma stan. Diese ein paar Überlieferungen von Abu Bakr, radiallahu anhu, die jetzt folgen, sind, ehrlich gesagt, das größte Problem für die Kuffar. Die jetzt kommen, sind das größte Problem für die Kuffar. Und ihr werdet sehen, warum. Ahlul Nifaq, ja, überspringen ständig solche, wie sagt man das, ja, solche Überlieferungen. Ja, weil sie greifen direkt sozusagen in die Wurzeln deines Glaubens, in die Wurzeln deiner Aqida. Ja, und es geht um was? Um Al-Wala. Ja. Und wenn du Al-Wala erwähnst, dann musst du also auf jeden Fall Al-Bara nennen. Du kannst diese zwei Sachen nicht trennen. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Al-Wala und Al-Bara. Ja, und dazu kommen wir jetzt, inshallah. Sagt Abu Bakr radiallahu anhu: La yahkiranna ahadun ahada min al-Muslimin. La yahkiranna ahadun ahada min al-Muslimin. Keiner darf irgendeinen von den Muslimen hassen oder verabscheuen oder für niedrig halten. Ja? Keiner darf das. Du darfst niemals irgendeinen von diesen Muslimen auf der ganzen Dunya, du darfst keinen, kein Muslim darf einen anderen Muslim in dieser Dunya hassen oder verabscheuen. Das ist ein Problem, ein großes Problem. Wo ist der Rest der Menschheit? Ja? Bedeutet diese Überlieferung, man darf keinen Muslim hassen, aber den Kafir schon? Und sofort, ja, Hassprediger. Hassprediger, predigt Hass gegen Nichtmuslime, gegen Andersgläubige. Das ist wirklich ein Problem für den, der es versteht, Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt das und sagt zu den Mu'minin, ihr kennt ja die Überlieferung, ja, ihr hört die Amenu, und so weiter und so weiter. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُ. Und der Hass zu einem Volk, Hass und Verabscheuung eines Volkes, darf euch niemals dazu führen, ungerecht zu sein. اِعْدِلُهُ أَقْرَبُ لِتَقْوَى. Seid gerecht, weil das ist näher der Gottesfürchtigkeit. Allah spricht, tabarak wa ta'ala, die Sahaba an. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ. Ja? Offenbart diese Eier zu seinem Propheten, a.s.w. Hass zu einem Volk, Verabscheuung der Muschrikin, Verabscheuung der Kuffar von Mekka, ja? Darf euch nicht dazu führen, dass ihr ungerecht seid. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet mit dieser Eier was? Ja? Dass den Hass gegenüber den Kuffar oder die Ungerechtigkeit gegenüber den Kuffar. Allah verbietet mit dieser Eier was? Die Ungerechtigkeit, aber nicht den Hass. Ja? Denn Hass bestätigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Kafirin nicht liebt, der Barik wa ta'ala. Ja? Dass Allah die Kafirin nicht liebt. Ja? Und das, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ist mehr als, das ist klar. Ja? Ahlul Bida und diese Schleimer, die sich bei den Kuffar ständig einschleimen, ständig überspringen sie solche. Ja, Rahma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wir haben dich geschickt als Gnade für alle Menschen, für alle Geschöpfe. Und ein Muslim muss mit jedem gut sein. Und dann kommen sie mit gelogenen Hadithen. Es gab einen Jude, er hat vor dem Haus des Propheten Müll geworfen. Und solche Dornen und was weiß ich, was er gemacht hat. Komisch, dass sie nicht gesagt haben, Glassplitter. Glasflaschen. Von Cola hat er geworfen. Ja? Die erwähnen ständig solchen Blödsinn, aber dafür sind die Ulema des Hadithes da, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, die durchschauen sofort die Lügen von Ahlul Bidah. Elmohim, dieser Jude hat Müll geworfen vor dem Haus des Propheten. Und eines Tages gab kein Müll. Und der Prophet hat sich Sorgen gemacht um seinen Nachbarn, seinen jüdischen Nachbarn. Dann ist er hingegangen, hat ihn besucht und mashallah. Und dann letztendlich hat dieser Jude Islam angenommen. Diese Geschichte ist gelogen. Ist eine Lüge. Ist daif. Ist erfunden. So etwas ist nie passiert. Barakallahu fikum. Ihr kennt auch den Hadith, die Ahlul Bidah verwenden ihn, Hadith, das ist kein Hadith, das ist nichts, das ist Ziffer, Null. Sie verwenden ihn, dass es erlaubt ist, einer Frau Hand zu schütteln. Ja? Und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einer alten Dame geholfen, dass sie über die Straße geht. Er hat sie gehalten, dass sie, ja Rabbi, über welche Straße? Über welche Straße habt ihr geholt? Unglaublich. Ja? Subhanallah. Als wäre dort dieser, wie heißt dieses Hippodrom, wo Pferde so im Kreis laufen. Allahu mustan. La yahkarana ahadun ahada min al-muslimin. Kein Muslim darf einen anderen Muslim hassen. Ja? Das darf niemals passieren. Aber wenn es sich um Kuffar handelt, ja, dann ist es Meshrua. Ja, Meshrua. Al-Hubbu fillah wa al-Bughdu fillah. Was sagt der Prophet Salam? Die stärkste Komponente des Imans, des Glaubens, ist Hubbu fillah wa Bughdu fillah. Liebe im Namen Allahs und Hass im Namen Allahs. Allahu musta'an, Alhamdulillah. Fa inna saghir al-Muslimin inda Allahi kabir. Weil wahrlich, ein kleiner unter den Muslimen ist bei Allah groß. Ein kleiner unter den Muslimen, ein kleiner Mann unter den Muslimen ist wahrlich bei Allah groß. Ja? Wenn er bei Allah groß ist, wie kannst du ihn dann verabscheuen über Yasin Billah? Ja? Das ist ein Problem. Einer der Muslime hasst, er kann nicht nach vorne kommen. In keinem Sinne, gar nichts. Ja? Wenn man sagt, er hat Hass in seinem Herzen. Und dieser Hass im Herzen, es ist eine Last für ihn. Er kann nicht nach vorne kommen. Er kann nicht, wie nennt man das, Allahu Akbar? Er kann sich nicht entwickeln. Hass ist eine Krankheit. Hass gegenüber den Muslimen ist eine Krankheit. Aber gegenüber den Kuffar, wegen dem Schirk, ist Ibadah. Ibadah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Dass du einen Muslim hast, das geht nicht. Ihr kennt ja die Geschichte von dem Sahabi, über den, also der Prophet hat gesagt, dieser Mann ist in Jannah. Im Paradies. Der Sahabi sagt, Allah, wieso? Er sagt, ich habe ihn gefolgt Tage, habe geguckt, was er macht. Nichts, ein ganz normaler Mensch. Er macht nichts Besonderes. Er macht das, was die anderen Muslime auch machen. Nichts Besonderes. Dann ist er zu ihm gekommen und hat gesagt, was machst du? Was ist denn dir so besonders? Ja? Er hat gesagt, nichts, ich mache nichts Besonderes. Ja? Außer, eventuell, dass, wenn ich schlafen gehe in der Nacht, in meinem Herzen ist nichts. Kein Hauch, ja, Hass oder dass ich irgendwas gegen einen Muslim habe in dieser Dunja. Ja, ich gehe mit einem reinen Herzen, ja, zu Bett schlafen, weil wenn es sich um Muslime handelt. Was? Wie gehen wir zu Bett schlafen? Ja? Es gibt so viele Kuffar, du musst unbedingt an einen Muslim denken. Er hat mich reingelegt, er hat mich angelogen, er hat mir dies, er hat mir das, er geht mir auf die Nerven. Ich werde ihm meine Meinung sagen. Na, warte. Ja. Versteht ihr nicht? Das darf nicht sein. Der Mann, subhanallah, wegen dieser Sache, das ist für uns Kleinigkeit. Wir sagen Kleinigkeit. Versuch's mal, ob es keine Kleinigkeit ist. Wenn du schaffst, dann hast du es wirklich geschafft. Ja? dass dein Herz. Und ich habe euch mal erwähnt, diese Überlieferung von Abdullah Azzam. Ihr habt sie sicher gesehen. Ihr kennt ja Sheikh Abdullah Azzam. Rahimahullah Ta'ala, wo er bei einer Janaze in Afghanistan dabei ist. Ja? Und die begraben Shuhada, legen sie unten im Grab. In dem ersten Krieg gegen die Russen damals. Ja? Und dann, er machte, also wie sagt man das, sozusagen eine Rede hält er. Ja? Dort, und das ist eine gute Gelegenheit, wenn der Tod da ist, ja? Wenn man ihn sehen kann mit seinen eigenen Augen, ist es sozusagen wie eine Guten Morgen-Watsche, ja? Die dich wieder, weißt du, wach schüttelt. Ja? Wenn du siehst tote Menschen, Blut, Körperteile und so, dann sagst du Subhanallah, ja? wo lebe ich, was ist los mit mir? Subhanallah, wo nehmen wir hin? Al-Muhim Abdullah Azzam unter anderem, er sagt, Ja Rabbi, diese Leute, das sind Muhajirun. Ja? Und wir bezeugen, dass sie hier gekommen sind wegen dir, um deine Religion zu verteidigen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, und eine Sache haben die alle gemeinsam, diese Shuhada. Ja? Salamatu Sadri alle Muslimin. Sie haben reine Herzen. Ja? Sie haben reine Herzen, wenn es sich um Muslime handelt. Ja? Ein Muslim, der das nicht hat. Allahu Mustan. Es gab eine Geschichte, ja? Eine Geschichte. Irgendein Muslim wollte irgendwo hingehen, was weiß ich, Hijra machen oder mehr als das, was weiß ich. Er hat aber Schulden bei Leuten gehabt, bei Muslimen. Ja? Hat Schulden gehabt, die Leute haben sich beschwert über seine Emane. Vertrauenswürdigkeit war bei ihm fragwürdig und sowas. Und er hat ständig versucht, irgendwelche Fetawa zu finden, ja, Fardul Kifaya, Fardul Ayn, dies, das, wenn. Ja? Dann denke ich mir, Subhanallah, ja? Warum macht man eigentlich etwas, was man macht, wenn man etwas machen möchte? Ja? Ja? Wegen den Muslimen eigentlich, oder nicht? Wieso verlässt man sein eigenes Haus? Wegen den Muslimen. Ja? Du willst diesen Muslimen helfen, aber die hast du reingelegt, hast sie abgezockt. Das ist schon irgendwas. Irgendwas ist mit deiner Nähe falsch. Irgendwas ist da nicht korrekt. Ja? Du kommst und sagst, Halas, Bruder, ich bin hier gekommen, ich will dir helfen, Mashallah, ich bin gekommen, Fisibilillah, ich will dir helfen. Aber auf der anderen Seite, hast du zerstört? Hast du kaputt gemacht? Hast du betrogen? Hast du gelogen? Ist es wirklich Fisibilillah? Ist es wirklich im Namen Gottes? Ist es wirklich Huppen lil Islam wal Muslimin? Hat dich die Liebe zum Islam und zu Muslimen dazu getrieben, oder ist das irgendeine Schahwa, die in deinem Herzen brennt und du musst sie irgendwie, oder irgendein, wie nennt man das, ein Gewissen, ja, du willst dein Gewissen stillen sozusagen, ja, oder wie nennt man das, ja? Du hast ein schlechtes Gewissen, ja, Bibi, so geht das nicht, verstehst du ja mich, vielleicht nicht. Egal, wir gehen weiter, inshallah. Allgemein sagt Allah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Kafirin, Leukanet die Dunya, ta'adilu, indallahi janaha ba'uda, ma seqa kafir minha, shurbete ma'i. Ja? Würde diese Dunya, jetzt könnt ihr ja aus dieser, Allah muss sagen, ja? Ich hätte es euch nicht sagen sollen. Ich habe gesagt, was sagt der Professor immer über die Kuffar? Ja? Ich hätte euch zuerst den Hadith sagen sollen, dann hätte ich euch fragen sollen, was habt ihr aus diesem Hadith verstanden? Aber jetzt ist es schon zu spät. Aber egal. Der Professor immer sagt, wenn diese Dunya, ja, wenn sie so viel wert wäre, wie der Flügel einer Mücke. Ja? Nimmst den Flügel einer Mücke und diese Dunya. Diese Fliege, das Flügel einer Mücke ist bei Allah mehr wert als diese Dunya. Okay? Würde diese Dunya mehr wert sein oder so viel wert sein wie der Flügel, das Flügel einer Mücke, würde er einem Kafir nicht einmal einen Schluck Wasser zum Trinken geben. Ja? Was versteht sie aus diesem Hadith? Was versteht man? Einer, der wirklich einen gesunden Verstand hat. Ja? Wir reden von Kuffar. Diese Dunya hat keinen Wert. Aber ein Kafir hat auch keinen Wert bei Allah. Noch weniger als diese Dunya. Wäre ein Kafir irgendwas wert, würde der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nicht auf diese Art und Weise so tief unterstufen, also die letzte Stufe, die es gibt. Wenn diese Dunya irgendwas wert wäre bei Allah, würde ein Kafir wallahi nicht einen Schluck Wasser trinken können. Weil dieses Wasser ist wertvoll. Und einem Kafir darf man es nicht geben, wenn es wertvoll wäre bei Allah. Es ist nichts. Allah es geben. Tamatta'u khalilan. Begnügt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Begnügt euch noch ein bisschen. Thumma ma'wahum jahannam. Aywa. Und dann auf das folgt. Allah ist auf Jahannam. Er gegenüber dem Kuffar, damit er ihnen die Jahannam, damit er den Tahdhim macht. Fair. Wir haben schon vorhin, ich glaube, du bist zu spät gekommen. Wir haben am Anfang geredet über Fairness, also über Adl, über Gerechtigkeit. Was? Gerechtigkeit und Hass oder Verabscheuung sind zwei verschiedene Sachen. Hass darf dich niemals dazu führen, ungerecht zu sein. Verstehst du mich, Barakallahu? Ihr kennt ja die Geschichte, wo ein Jude und ein Sahabi, zwischen ihnen gab es Streitigkeiten. Die sind gekommen zu wem? Zu einem der Sahaba. Ich habe es vergessen, Wallah. Ich glaube, es war Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqas. Und die haben gesagt, alles, richte in unserem Fall. Richte in unserem Fall. Und diese Jude hat gesagt, na, ich habe Angst, dass du uns nicht, wie sagt man das? Dass du nicht, weil er Muslim ist und ich Jude bin, du wirst falsch richten. Hat gesagt, na, Wallahi. Egal, wie groß mein Hass dir gegenüber ist. Und egal wie groß meine Liebe zu diesem Muslim ist, ich werde niemals ungerecht sein. Auch wenn ich dich hasse, ich werde zu deinen Gunsten richten, wenn es wenn es die Gerechtigkeit verlangt. La yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'an al-masjid al-harami an ta'tadu. Das ist die erste Aya. In der zweiten Aya, wa la yajrimannakum shana'anu. Was bedeutet das shana'an? Inna shani akab. هو الأبتر. Was bedeutet إن شانيك هو الأبتر. إن أتيناك الكوثر. فصلي لربك وانحر. إن شانيك هو الأبتر. Was ist شانيك؟ شانيك أنت. Dein Hasser. شانيك der, der dich hasst. إن شانيك. Wahrlich, ja Muhammad. Allah spricht den Propheten عليه الصلاة والسلام an und sagt, wahrlich, derjenige, der dich hasst. هو الأبتر. Er wird ohne Nachkommen bleiben. Er wird der letzte seiner Rasse bleiben. Das letzte Exemplar von diesem Abschaum. Der, der dich hast, das ist der letzte in dieser Kette, in dieser Reihenfolge. Deswegen ist das auch ein Beweis, Alhamdulillah. Wenn heute ein Kafir den Propheten hasst und verabscheut, er ist der letzte seiner Familie. Oder besser gesagt, er ist David zum Beispiel. Ein Kafir hat vier Söhne. Oder zwei Söhne, zwei Töchter. Egal, er hat vier Kinder. Okay? Vier. Dieser eine hasst den Propheten Salam. Und dieser andere Kuffar, denen ist das egal, die kennen den Propheten überhaupt nicht. Dieser aber kennt ihn und hasst ihn. Okay? Und das ist der Vater, haben wir gesagt. Der Vater, über den Vater verbreitet sich sein Nachkommen. Okay? Über die drei schon. Über diesen nicht. Weil er hasst den Propheten Salome und hier ist es zu Ende. Er wird keine Nachkommen haben, weil er den Propheten hasst. Das ist die Bedeutung von dieser Aya. In der Shani kehulabta. Shani ist der Hasser. La yajrimannakum shana'anu qaumin. La yajrimannakum. Der Hass zu einem Volk darf euch nicht dazu führen, Allah ta'adilu ungerecht zu sein. Der Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Sahaban, wenn ihr die Mushrikin hasst, dieser Hass, nicht wenn ihr, sondern der Hass. Allah bestätigt, dass die Sahaba die Mushrikin hassen. Euer Hass zu den Kuffar darf euch nicht dazu bringen, ungerecht zu sein. Okay? Deswegen, wenn wir sagen, in Allah la yuhibbul kafirin, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Allah liebt nicht die Kafirin. Wenn Allah das sagt, das bedeutet nicht, Allah hasst die Kafirin und er ist auch ungerecht ihnen gegenüber. Nein, er ist gerecht. Ihr Jahannam werden sie mit Gerechtigkeit bekommen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es gibt keine Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Es geht nur darum, dass du zu spät gekommen bist. Maresh, Barakallahu fikum. Sagt Abu Bakr radiallahu anhu, ittaqu Allah bi ta'atihi wa ati illaha bi taqwa. اتق الله بطاعته واتي الله بتقوى. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala durch die Gehorsamkeit ihm gegenüber, ja? Und sei ihm gehorsam, indem du ihn fürchtest. Versteht ihr das? Ja? Was ist in Wirklichkeit Taqwa? Wer will mir also eine kleine Definition von Taqwa sagen? Echt? Das ist die Übersetzung, aber nicht die Definition. Ja? Also? Das heißt, was man verstanden hat, will oder verlangt, das nicht machen, was einem verboten ist. Kurz und schmerzlos, also. Ja? Gottesfürchtigkeit bedeutet, dass du das machst, was Allah dir befehlt, und dass du dich fernhältst von dem, was Allah dir verboten hat. Das ist Gottesfürchtigkeit. Wenn du sagst dann so, ich habe Angst vor Allah, wisst ihr, was das bedeutet? Du machst, was er befehlt, und du hältst dich fern von dem, was er verboten hat. Ja? Allah befehlt ja, weil wenn du das machst, was Allah befehlt, ja? Und du hältst dich fern von dem, was er verboten hat. Das bedeutet, du hast Angst, dass er dich nicht bestraft. Okay? Du hast Angst. Oder wie Ibn al-Qayyim sagt, dass du zwischen dir und zwischen der Strafe Gottes, dass du eine Schutzmauer aufbaust. Was ist diese Schutzmauer? Gute Taten. Ja? Also gute Taten sind, dass du die Wajibat verrichtest und dass du dich von den Muharramat fernhältst. Taqwa. Ja? Ittaqillaha bita'atihi. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala durch was? Wo ist die Gotteswichtigkeit? Jemand kommt und sagt, Allah, ich habe Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, nein, Allah, du lügst. Die Gotteswichtigkeit ist in Taten. Ja? Ta'a. Gehorsamkeit. Fürchte Allah. Wie willst du, jemand kommt und sagt, wie soll ich Allah fürchten? Gehorche ihm. Wie soll ich Allah fürchten? Mach, was er dir befehlt. Das ist Gotteswichtigkeit. Wa'ati ilah bittaqwa. Ja? Und gehorche Allah subhanahu wa ta'ala, indem du ihn fürchtest. An wie vielen Stellen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ja, wattaqullah, ja, wa man yattaqillah. Wie viele Stellen im Koran gibt es? Unzählige. Ja? Wo Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen befehlt, oh, ihr Gläubigen, fürchtet Allah. Oh, ihr Leute, fürchtet Allah. Und derjenige, der Allah fürchtet. Und wer Allah fürchtet. Und so weiter und so weiter. Ja? Jedes Mal bedeutet Furcht was? Dass du das verrichtest, was Allah befehlt und dass du dich fernhältst von dem, was Allah verboten hat. Ich glaube, wir haben ja einen Vortrag über die Themerat, also die Früchte der Gotteswichtigkeit. Ja? Wenn du Allah fürchtest, was erwartet dich dafür? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Zum Beispiel eine Sache. Ich habe Allah, das Subhanallah, Alhamdulillah, dass mir das eingefallen ist. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Gerade in unserer Zeit, ja, die Zeit der Musibah, die Zeit der Probleme. Ja, und Allah sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ja, derjenige, der Allah fürchtet, Allah wird ihn einen Ausweg finden. Und wir haben ständig Probleme und ständig kommt es uns so vor, als gäbe es keinen Ausgang, Ausweg. Derjenige, der Allah fürchtet, Allah wird ihn einen Ausweg finden. Es gibt keinen Ausweg. Fürchte Allah, es wird ein Yaj'alahu makhraja. Allah wird dir einen machen. Ja? Yaj'al bedeutet, Allah wird dir einen machen, einen Ausweg. Ja? Subhanallah. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Und er wird ihn versorgen, von wo er es überhaupt nicht erwartet. Ja? Also, direkt übersetzt, wer Allah fürchtet, das eine, und auch, er wird ihn versorgen, von wo du es nicht erwartest. Ja? Der Chef oder die Firmen, du hast dich beworben, bla bla bla, die verlangen von dir, dass du dir den Bart rasierst, dass du nicht betest, dass du nicht, was weiß ich, keine Ahnung, du musst dort wie ein Clown auftreten, was weiß ich was, mit, ja, wie ein Butler angezogen, was weiß ich. Ja? Wisst ihr, was ein Butler ist? Wer weiß nicht, was ein Butler ist? Weißt du nicht, was ein Butler ist? Egal. Ein Butler? Das sind diese englischen. Diese englischen Diener zu Hause. Ah, schwarz angezogen, weißes Hemd, Fliege, ständig trägt er das, so ein Tablett. Ja, was möchten Sie? Milord. Al-Muhim, ja, er verlangt von dir und verlangt. Du musst dich praktisch von, wenn nicht von den Usul deiner Religion, du musst dich von vielen Sachen deines Glaubens musst du verlassen, damit du diese Arbeit bekommst, damit er dir keinen Stress macht und so weiter und so weiter. Allah befiehlt dir was ganz anderes. Ja? Wer Allah fürchtet, er wird ihnen ausgegeben. Ja? Ich finde nirgends Arbeit, Bruder. Was soll ich? Wenn du Allah fürchtest, er wird dir einen Ausweg finden. Und er wird dich versorgen, von wo du es überhaupt nicht, von wo du es überhaupt nicht erwartest. Plötzlich kommt Geld. Alhamdulillah. Von wo? Ich habe es gar nicht, aber ich habe es nicht erwartet. Aber es passiert ständig. Vielleicht nicht bei uns, oder bei mir, aber bei den Muttaqin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber das habt ihr verstanden. Wa'ati Allaha bi taqwa. Und gehorche Allah, indem du ihn fürchtest. Weil Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, dass du ihn fürchtest. Wie fürchtest du ihn? Haben wir bereits gesagt. Aywa. Waltakhaf yadaka min dima'il muslimin. Und halte deine Hände sauber. Oder schütze deine Hände vor dem Blut der Muslime. Ja nicht, dass deine Hand schuld ist für muslimisches Blut. Waltakhaf yadaka. Halte deine Hände fern. Zurück von dem Blut der Muslime. Dass du Blutvergießen der Muslime verursachst. Dass du Wayazan Billah einen Muslim tötest. Dass du einen Muslim schlägst. Dass du einen Muslim. Verstehst du mich, barakallahu fikum. Wa batnuka min amwalihim. Und schütze deinen Magen, deinen Bauch vor dem Vermögen der Muslime. Dass du ja nicht von ihm etwas wegnimmst. Und es ist Sulmen, Wujura, ungerecht. Ohne Erlaubnis, dass du etwas von Muslimen wegnimmst. Subhanallah, mit welchen? Wer erlaubt dir das, Allah öffne? Dass du von Muslimen etwas nimmst und dass du es ist haram. Und schütze deine Zunge vor. Vor was? A'radu Muslimin. Die Ehre der Muslime. Ja? In dieser ersten Sache, ja, vielleicht haben wir nicht die Gelegenheit gehabt, muslimisches Blut zu vergießen. Die zweite Sache, mehr oder weniger, dass wir den Vermögen von Muslimen essen, ungerecht. Aber das dritte, walisanuke an aradil muslimin, und hüte deine Zunge vor der Ehre der Muslime, dass du sie beschmutzt mit deiner Zunge, dass du über Muslime schlecht redest und so weiter und so weiter. Das ist ein großes Problem bei uns. Ja? Großes Problem. Muslime reden über Muslime, subhanallah. Erwähnen Muslime im negativen Sinne. Und so weiter und so weiter. Ist das eine große Sünde oder eine kleine Sünde? Das ist eine große Sünde. Eine große Sünde. Man darf Muslime nicht im negativen Sinne erwähnen. Allahu musta'an. Ja? Und wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, wegen dieser Sache, wegen all diesen Sachen, erniedrigt Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen. Und er wird nichts wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Warum? Weil ein Mu'min, wie Abu Bakr radiallahu anhu sagt, ein kleiner Mu'min ist groß bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Nehmen wir an, ein Mu'min, wir wissen nicht, welcher Muslim Waliullah ist. Allahs Schützling, Wali. Ja? Wali, Awliya, Mehrzahl. Ja? Diese, was die Sufis anbeten, wo Yasin. Ein Wali. Wir wissen nicht, wer Wali ist und wer nicht. Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Nehmen wir an, dieser Muslim, den du verprügelt hast, dessen Blut du vergossen hast, oder du ihn getötet hast, oder du hast von diesem Muslim sein Vermögen weggenommen und hast es gegessen, ohne Erlaubnis, ja? Auf eine verbotene Art und Weise. Oder du hast diesen Muslim, du hast seine Ehre beschmutzt, du hast ihn beleidigt, du hast über ihn geredet, und so weiter und so weiter. Nehmen wir an, dieser Wali ist Allahs besonderer Diener, Allahs Schützling. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über seine Awliya? Ja? Man ada li waliyan, faqad adhantuhu bil harb. Ja? Derjenige, der meinen Schützling als Feind nimmt, dem habe ich Krieg erklärt. Alas. Ja? Wer meinen Schützling, meinen Wali, zigiert und nervt, ich habe ihm Krieg erklärt. Ja? Deswegen wirst du sehen, einen Muslim oder einen Muslim, Al-Muhim, er ist nicht bekannt, er ist unbekannt. Ja? Aber seine Liebe zu Islam und zu Muslimen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn über andere gehoben. Obwohl er unbekannt ist. Ein unbekannter Sheikh, ein unbekannter Daya. Wenn man fragt, gehört er zu den Kibarul Ulema, wie jeder wird sagen, nein, er ist kein großer Alim. Er ist ein Daya, kein großer Alim. Aber seine Liebe zu Islam und zu Muslimen hat ihn über die man Kibarul Ulema nennt. Ja. Subhanallah. Ihr kennt ja Sheikh Muhammad bin Ali al-Jazuli. Ja. Muhammad bin Ali al-Jazuli, wer ihn nicht kennt, soll in YouTube nachschauen. Einer unserer Shuyukh. Wallahi. Ja. Und davor läuft man nicht weg. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Kuwa gegeben hat, diese Kraft und diese Rechtleitung, ja, diese Izze des Islams, ja, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala kennt am besten seine Diener. Aber nach dem, was wir sehen können, ja, ahsan ma yakun, besser jetzt nicht. In unserer Zeit, in der wir leben, mashallah, tabarakallah. Muhammad bin Ali al-Jazuli, wenn du ihn siehst, nichts Besonderes in ihm. Aber wenn er redet, das ist mashallah, wallahi, als würden Diamanten aus seinem Mund rauskommen. Wallahi, Diamanten und Goldstücke, würden aus seinem Mund rauskommen. So ist dieser Sheikh Muhammad bin Ali al-Jazuli. Ein kleiner, unbedeutender, unwichtiger, unbekannter Sheikh. Aber auf der anderen Seite, ja, über das gleiche Thema, schaue ich einen großen Sheikh, Sheikh Luhaidan, mit seinem großen, langen, weißen Bart. Nicht dieser Luhaidan, dieser Kari, er ist kein Sheikh, er ist ein Kari. Ja, sondern ein großer Sheikh, ist 80 Jahre da, weißer Bart, und er beginnt sofort, ja, ohne dass man ihn darüber was gefragt hat. Man fragt ihn über ein anderes Thema, was denkst du darüber? Also, Khawarij, der Professor, der sagt, und seine Loyalität muss er in öffentlichem Fernsehen zeigen, seine Loyalität zu Tawarit, ja? Und seine Verabscheuung der wahren Mu'minin, wie Iznillahi Tabarik wa Ta'ala Mu'minin. Und dann sagt man, schau dir das an, Allah. Dieser unbedeutende kleine Sheikh, den niemand kennt in dieser Dunya, ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn so erhoben, jeder erkennt Wallahi seinen, denn diesen Nur, den er sagt. Und auf der anderen Seite, Luhaidan, der größte Alim unserer Zeit, redet so ein Schwachsinn und so ein Wissen. Allahs. Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala wird es nicht erlauben, dass sich Leute hinter solchen Namen verstecken. Ja? Hinter solchen Namen. Großer Alim. Ja? Oder Fauzan. Großer Alim. Großer Alim, wenn der Tagut von ihm Fetwa verlangt. Ja? Großer Alim, wenn der Tagut Fetwa verlangt, dann ist er ein großer Alim. Ja. Wenn es darauf ankommt, dass er gegen Muslime spricht, dass er gegen Mujahideen Fatawa ausgibt, dass das Khawarij sind und Mufsidin fil Ard und vier Baghia und Taifa Dalla, das sind alles Namen, wie sie die Muslime nennen. Ja. Die Mujahideen auf der arabischen Halbinsel. So nennen sie. Khawarij, Tekfiriyun, vier Dalla, Taifa, vier Baghia und was weiß ich was noch. Ja. Dazu ist er bereit. Was, subhanallah, Liebe und Hass mit jemandem machen können. Ja? Deswegen sagt der Prophet, Authaku oral Iman, die stärkste Säule des Imans, der stärkste Knoten des Imans, al-Hubbu fillah wa Bughdu fillah, na, Liebe im Namen Allahs und Hass im Namen Allahs. Ja? Wieso hast du ihn? Wieso hast du die Leute? Wieso? Im Namen Allahs? Für Allah? Wenn du sagst, für Allah, werden wir sofort gucken auf die Beweise im Koran und Sunna. Ha? Was sagt Koran und Sunna da über deine Liebe? Wir werden sofort sehen, nein, Wallah. Ha? Im Namen von Rial Saudi und Dinar, Urduni und was weiß ich, was ist in Kuwait? Dirham? Ha? Dinar. Esch? Dinar. Dinar, Kuwaiti? Ja. Kefaraf? Allah, Allah, mashallah. Alhamdulillah. Das habt ihr verstanden, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Und halte deine Hände fern vom Blut der Muslime und den Bauch von und schütze deinen Bauch vor dem Vermögen der Muslime und deine Zunge vor der Ehre der Muslime, dass du sie nicht beschmutzt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Inshallah, tut mir den Gefallen, Inshallah, und sucht nach Sheikh Muhammad bin Ali al-Jazuli. Ich hoffe, sein Vortrag, dieser eine Vortrag, der hat mich auch wirklich berühmt gemacht, gibt es in euren Sprachen übersetzt. Ja? In Türkisch gibt es schon übersetzt. Oder wenigstens ein Teil. Oder komplett. 8 Minuten. Immerhin. Ja? Ein sudanesischer Sheikh aus Sudan, aus Khartoum. Ja? Mohammed bin Ali al-Jazuli, schreibst du auf die Tafel später. Oder ich schreibe es inshallah. Ja? Ein guter Sheikh, mashallah. Ja. Arabi, fuck. Er redet Arabi, aber ich weiß nicht, ob es Übersetzungen gibt. Taib. Sagt Abu Bakr radiallahu anhu, man sarrahu an yadhullahu Allahu ta'ala min nari jahannam yawm al-qiyama, falyakun bil-mu'minin rahiman raqiq al-qalb. Ja? Derjenige, der sich darüber freut, oder denjenigen, den es freut, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn yawm al-qiyama vor dem Feuer des Jahannams schützt, ja? Dass er ihn, wie sagt man das? Woll, was ist das Woll? Oder Will, nicht das Woll. Schatten. Schatten, barakallahu. Ja? Wer möchte, dass Allah in einem Schatten Yawm al-Qiyamah macht, oder Schutz vor dem Feuer des Jahannams, verliert den Mu'minin rahimen. Er soll mit den Mu'minin gnädig sein, barmherzig. Raqiq al-Qalb, er soll ein weiches Herz haben gegenüber den Muslimen. Willst du Yawm al-Qiyamah beschützt werden vor dem Jahannam? Sei gnädig mit den Muslimen, Allah öffne. Und soll dein Kalb, dein Herz, soll weich sein, wenn es sich um Mu'minin handelt. Was bedeutet weich? Ja? Ein Muslim macht Probleme, Ärger, aber dein Herz ist weich ihm gegenüber. Alas. Ja Allah, maschil ha. Was soll's? Ja? Verstehst du nicht, barakallahu? Ja? Wer will, dass Allah ihn beschützt, Yawm al-Qiyamah? Aber wir haben über dieses Thema gesprochen, wenn es sich um Rahma und über Shidda handelt. Ja? Gnade einerseits und andererseits Härte. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Über Gnade und Härte, in gleicher Eier. Ja. Ashidda ala al-Kuffar. Ashidda. Wir sind streng mit den Kuffar. Ruhama ubeinahum, aber unter sich sind sie gnädig, barmherzig. Nur damit das klar ist, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Halas, inshallah ta'ala, jetzt kommt ein neues Thema, auch von Abu Bakr radiallahu anhu. Deswegen, inshallah ta'ala, da sind noch ein paar Fragen geblieben, inshallah ta'ala, versuchen wir das zu erwähnen, inshallah ta'ala.